Klamms Krieg. Hörspiel von Kai Hensel. Mit Ernst Jacobi. Der Raum ist ein Klassenzimmer. Klamm ist ein Lehrer. Guten Morgen. Sie brauchen nichts zu erwidern. Ich nehme an, Sie erwarten, dass ich Fragen habe. Nein, ich habe keine Fragen. Ihr Brief ist ungeheuerlich. Ich werde ihn Dr. Erkner vorlegen, sobald er zurück ist. Auf seine Reaktion darf man gespannt sein. Bis dahin geht der Unterricht weiter. Vielleicht nicht für Sie, schön, aber für mich. Schlagen Sie also auf, oder schlagen Sie nicht auf, es ist mir egal, Seite 98, Vers 33, 74. Gretchens Stube. Möchte jemand das Gretchen lesen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann werde ich es selber lesen. Erwarten Sie nicht, dass es mir etwas ausmacht. Aber erwarten Sie auch nicht, dass es Ihnen etwas nützt. Gretchen am Spinnrade allein. Fausts pantheistisches Gottesbekenntnis. Ausgehend von der Größe der Natur und dem Unendlichen in der Endlichkeit des geliebten Menschen. Eingeordnet sein in ein Erhabenes. In gewisser Weise das Bekenntnis des Sturm und Drang. Wollen Sie keine Notizen machen? Es handelt sich um sehr wesentliche Gedanken. Die können Sie sich unmöglich alle merken. Nächste Woche schreiben Sie Klausur. Und ich sehe einige unter Ihnen, die ein paar Punkte noch gut gebrauchen könnten. Ich meine weder speziell Sie, Uta, noch speziell Sie, Mark. Sie schreiben mir einen Brief. Sie begründen nichts. Sie lassen mich über Ihre Absicht im Dunkeln. Herr Klamm, hiermit erklären wir Ihnen den Krieg? Das ist eine Beleidigung. Das ist eine Beleidigung aller, denen man im Krieg Arme und Beine zerschossen hat. Glauben Sie denn, ich weiß nicht, worum es Ihnen geht? Dass einige sogar ihre Eltern zu Dr. Erkner geschickt haben, weil sie lieber einen anderen Lehrer wollten, einen der Jüngeren, die sich an dieser Schule immer mehr breit machen? Und was hat Dr. Erkner gesagt? Er hat Nein gesagt. Damit wäre der Fall wohl erledigt. Es kann in dieser Sache keine Verständigung geben. Nicht zwischen Ihnen und mir. Ich bin Lehrer. Meine Aufgabe ist es, Ihnen etwas beizubringen. Wer fragt, ob ich lieber andere Schüler hätte als Sie? Mein Ideal eines Schülers steht nicht zur Debatte. Ebenso wenig wie Ihr Ideal eines Lehrers. Das leidenschaftliche, gefühlsgetragene, aber auch Schwankende des faustischen Bekenntnisses. Freie Rhythmen. Erst mit Gretchens... Ach, noch was. Natürlich gibt es Gerüchte. Die gibt es immer. Ich gebe nichts darauf. Ich trete jedem Schüler so gegenüber, als sei er im Lehrerzimmer nie ein Thema gewesen. Ich erwarte die gleiche Haltung von Ihnen. Verleumdungen? Unterstellungen, Halbwahrheiten. Herabwürdigungen meiner Person, Anmaßung. Wie ich Sie überhaupt noch unterrichten soll? Ich weiß es nicht. Sie trampeln auf der Wahrheit herum wie auf einem wehrlosen Kind. Was ist die Wahrheit? Sascha war mein Schüler. Richtig. Deutschleistungskurs ein Jahr über Ihnen, der Abiturjahrgang. Ein schlechter Schüler. Er hat nichts von Schillers Freiheitsbegriff verstanden, gar nichts. Trotzdem habe ich ihm für das letzte Halbjahr 5 Punkte gegeben. Ich habe sie ihm gegeben aus Anerkennung für sein Bemühen, seine redliche, wenn auch fruchtlose Anstrengung. Aber ich habe mit mir gerungen. Eigentlich wollte ich ihm nur 4 Punkte geben. Und obwohl ich wusste, die Kollegin hat es mir nochmal gesagt, dass 6 Punkte nötig gewesen wären, um ihn das Abitur bestehen zu lassen, habe ich mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Soweit der Hergang. Und nun kommen Sie und drehen alles um. Behaupten Zusammenhänge, wo keine sind, bauen sich die Wahrheit zurecht, wie es ihnen passt, schrecken vor der infamsten Beschuldigung nicht zurück. Sie haben nichts gegen mich in der Hand, keine Beweise, keine Zeugen, nichts außer einer kranken und widerwärtigen Fantasie, der sie hemmungslos freien Lauf lassen. Mein Verhältnis zu Sascha war immer auf der Lehrer-Schüler-Ebene ein freundschaftliches. Ich erinnere mich an mehrere Begegnungen auf dem Schulhof. Manchmal, wenn ich in der Pause ins Lehrerzimmer ging, hat er mich aus der Cafeteria gegrüßt. Einmal haben wir uns im Bus getroffen und mehrere Stationen lang friedlich miteinander geplaudert. Ja, da staunen Sie. Er hat sich für die 5 Punkte bedankt. Auch wenn es mein Abitur nicht rettet, hat er gesagt, von Ihnen hätte ich Schlimmeres erwartet. Da sind Sie baff. Was? Das passt nicht zusammen mit Ihren Lügen und Verleumdungen. Haben Sie schon einmal an Saschas Stelle gestanden, weil Sie nicht weiter wussten? Weil niemand auf Ihre Fragen eine Antwort gab? Liebesdinge, Probleme im Elternhaus, die Suche nach Sinn. Niemand behauptet, das Leben in Ihrem Alter sei immer einfach. Aber Sascha, einem älteren Mitschüler, den Sie kaum gekannt haben dürften, dem unterstellen Sie, dass er solche Probleme nicht hatte. Dem unterstellen Sie, reicht ein fehlender Punkt in Deutsch und schwupp, hängt er am nächsten Baum. Nein, Herrschaften. So nicht. Nicht mit mir. Niemand außer Ihnen sieht zwischen meiner Note und diesem furchtbaren Unglück irgendeinen Zusammenhang. Andere Faktoren werden da genannt. Gerade auch im Verhältnis der Schüler untereinander, im Zueinander und Miteinander, über die Sie sich vielleicht einmal selber klar werden. Ich habe im Namen des gesamten Kollegiums Saschas Eltern einen Beileidsbrief geschrieben, der nicht ohne Antwort geblieben ist. Und da kommen Sie mit Ihren Verleumdungen. Kommen Sie nur. Auslachen wird man Sie. Ich mich entschuldigen? Ich mich bei der gesamten Schülerschaft für Saschas Tod entschuldigen? Das ist ja wohl ein Witz. Das ist der Aberwitz. Wofür? Es wird nach diesem Vorfall keine Rückkehr zu normalen Verhältnissen geben. Die Tür ist zu. Ich werde Dr. Erkners Rückkehr nicht abwarten, sondern mich direkt an höhere Stellen wenden. Ich werde juristische Schritte einleiten. Ich werde Ihnen eine Chance geben. Eine letzte Chance. Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Verhalten öffentlich wird, dass Sie alle ohne Abitur von der Schule fliegen, dann darf ich um eine Entschuldigung bitten. Ja. Ich erwarte von Ihnen eine Entschuldigung. Keine Erklärung, keine Rechtfertigung, das interessiert mich nicht. Ein einfacher Satz genügt. Und dann verlange ich die volle Wiederaufnahme Ihrer Lerntätigkeit. Andernfalls Ihre Entschuldigung mit allen Unterschriften morgen früh in meinem Fach. So ist es doch viel schöner, ne? Wenn man bedenkt, dass wir jetzt eigentlich... schönen Gruß von Dr. Erkner. Er hat die Operation gut überstanden und wird bald wieder auf dem Posten sein. Ja. Ich habe ihn im Krankenhaus besucht. Dachte, es gehört sich vielleicht, dass mal jemand vom Kollegium vorbeischaut. Aber er hat geschlafen und dann bin ich wieder gegangen. Ich habe ihm noch ein gutes Buch auf den Tisch gelegt. einen Handke. Peter Handke. Können wir auch mal durchnehmen. Wenn es Ihnen Spaß macht. Ich bewundere Ihren Starrsinn. Nein, wirklich. Sie schreiben alle 0 Punkte, ein paar fallen durchs Abitur. Das ist dann eine Entscheidung, die ich wirklich nicht anders treffen kann. Wofür kämpfen Sie? Ihre Mitschüler? Für die Jüngeren, damit die es mal besser haben? Ach, wissen Sie, so schlecht geht es denen gar nicht. Ich habe in den unteren Klassen keine Probleme. Das geht immer erst in der Oberstufe los. Kämpfen Sie so ganz allgemein für eine bessere Welt, eine neue Schule? Ja, das sind Träume. Auch ich war mal jung. Und ich darf sagen, meine Lehrer haben es nicht leicht gehabt mit mir. Ich habe mich aufgelehnt, rebelliert, wollte mit dem Kopf durch die Wand. Heute bin ich älter. Sicher. Und der Blick ist klar geworden für die Dinge, die sich nie ändern werden. Schule wird sich nie ändern. Aber zu sehen, wie schnell gerade die jüngeren Kollegen sich mit den Verhältnissen arrangieren. Albtraumschule. Ich verstehe Sie. Genau. Ich weiß gar nicht, ob Sie wirklich so zornig sind. Vielleicht suchen Sie nur ein Ventil und glauben es in mir gefunden zu haben. Schätzen Sie mal, wie viele zigtausend Mark diese Schule jährlich für Glasbruch ausgeht. Nicht nur Glas, auch zertrümmerte Stühle und Tische, verbrannte Mülltonnen, herausgerissene Waschbecken. Ich glaube nicht, dass wir Pädagogen, ich schließe mich da ausdrücklich ein, auf dieses Problem wirklich eine Antwort gefunden haben. Wenn aber Ihr Krieg, wie Sie es nennen, der Versuch ist, Ihren Zorn auf gewaltfreie Art Ausdruck zu verleihen, dann gilt Ihnen meine Anerkennung. Und? Ja, mein Respekt. Aber jetzt sind Sie in einer ausweglosen Lage. Sie können die Lerntätigkeit nicht einfach wieder aufnehmen. Das verbietet Ihnen Ihr Stolz. Ich könnte Einzelne aus der Front herausbrechen. Uta, Melanie, Carsten. Aber das will ich nicht. Ich achte Ihre sittliche Entschlossenheit. Und deshalb, weil ich Sie verstehe und Ihnen helfen will, mache ich Ihnen ein Angebot. Ich bin bereit, die Anforderungen der nächsten Klausur herabzusetzen. Ich bin bereit, Sie so weit herabzusetzen, dass jeder die Klausur mit Anstand bestehen kann. 5 Punkte mindestens, sagen wir 6. Sie fragen, warum tut er das? 6 Punkte, ungeheuer. Wenn wir die Klausur schlecht schreiben, dann muss er uns eine schlechte Note geben. Eine andere Wahl bleibt ihm gar nicht. Wir sind auf einem Gymnasium in einem Leistungskurs. Die Besten sind das Maß, an dem die übrigen gemessen werden. 6 Punkte. Warum? Sie haben Angst. Furchtbare Angst. Das sehe ich. Nächste Woche schreiben Sie Goethe. Eine schreckliche Belastung. Die Verse schwirren durch Ihren Kopf, alles dreht sich. Auch ich war mal jung. Auch ich habe mal Goethe geschrieben. Als junger Mensch konnte ich mir nicht vorstellen, wie das ist, Lehrer zu sein. Ich dachte immer, Lehrer schläft nie, er isst und trinkt auch nicht, er sitzt nur da, korrigiert und verteilt Zensuren. Ja, heute weiß ich, dass auch Lehrer Menschen sind, ihre Fehler und Schwächen haben, genau wie Sie. Sie haben ihre Hochs und Tiefs, manchmal liegen sie nachts wach und grübeln, was sie hätten anders machen können. Natürlich. Ein Lehrer kann in dem Sinne gar nichts anders machen. Er muss Leistung bewerten, wie sie erbracht wurde, und Schluss. wenn er Schuld hätte. Tja, Schuld, das wäre was anderes. Mit Schuld könnte er leben. Er könnte sie abarbeiten, sie als positive Kraft nutzbar machen. Aber so. Und deshalb bin ich für Ihren Brief so dankbar. Weil er mir die Kraft gibt, weiterzumachen. Denn jetzt kann ich Nein sagen. Ich kann zu Dr. Erkner gehen und sagen, ich gebe meinen Schülern keine schlechte Note. Ich weigere mich. Ich trage Verantwortung für diese Schüler, trage ich Verantwortung. Und diese Verantwortung verbietet mir, eine Klausur schlechter, als sagen wir 7 Punkte zu bewerten. Sie glauben, ich traue mich nicht? Ich traue mich noch viel mehr. Dr. Erkner, und jetzt hören Sie bitte gut zu, trägt immer eine Browning bei sich, 9 mm 13 Schuss in der Innentasche. Weiß niemand außer mir. Verstehen Sie? Ich kann hingehen und sagen, hören Sie mal, mein Leistungskurs, da brodelt so viel Hass. Da ist es mit ein paar Mülltonnen und Waschbecken nicht getan. Und da nützt Ihnen Ihre Browning gar nichts. Sie wollen Ihren Krieg gewinnen, oder? Niemand beginnt einen Krieg, den er nicht gewinnen will. Aber dazu brauchen Sie Waffen. Morgen bringe ich Ihnen ein paar mit. Die Angriffe gegen mich nehmen zu. Ich komme durchs Tor und meine Schüler halten es nicht mehr für nötig, mich zu grüßen. Drehen einfach den Kopf weg und tun, als sähen sie mich nicht. Nun gut, tue ich so, als sähe ich sie auch nicht. Ich gehe über den Hof, da höre ich von oben meinen Namen. 2 Achtklässler sitzen im Baum, sie haben sich Stricke um den Hals gebunden und lachen mir frech ins Gesicht. Ich betrete das Lehrerzimmer. Diplomatisches Parkett. Ich grüße meine Kollegen, wünsche einen guten Morgen und meine Kollegen grüßen zurück. Ich nehme mir eine Tasse Kaffee und scherze mit der Referendarin. Doch als ich zu meinem Platz gehe, rücken meine Kollegen weg. Nicht viel, nur ein bisschen. Als ob ich schlecht rieche oder eine Krankheit habe. Ich mache mir den Spaß und rücke ihnen nach. Auch nur ein bisschen, als ob es Zufall wäre. Und das Lustige? Sie reden immer weiter. Verstehen Sie? Tun, als wäre dieses Hin- und Herrücken das Selbstverständlichste der Welt. Ich rücke hierhin und dorthin, lächle freundlich, wenn meine Kollegen den Platz wechseln. Und am Ende habe ich den Tisch ganz für mich allein. Ich gehe in den Unterricht. Meine Schüler sind aufmerksam und machen Notizen. Von Zeit zu Zeit meldet sich einer und stellt eine Frage, die darauf zielt, mich zu vernichten. Wann schrieb Stifter den Nachsommer? Nennen Sie einige typische Vertreter des Schelmenromans. Aber ich bin vorbereitet. Auf alle Fragen dieser Welt bin ich vorbereitet. Ich bin verdammt nochmal der beste Deutschlehrer, den diese Schule je hatte. Der Nachsommer erschien in 3 Bänden 1857. Bereits Ende der 40er Jahre hatte Stifter eine Erzählung mit dem Titel Der Hofmeister projektiert, von dem Fragmente erhalten sind. Johann Beer, Christian Reuter, Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausen schufen im 17. Jahrhundert die ersten bedeutenden Schelmenromane. 1834 kehrte mit Heinrich Heine aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski der Schelm in die deutsche Literatur zurück. Dem Schelmenroman ähnliche Strukturen finden sich im 20. Jahrhundert bei Thomas Mann und Günter Grass. Meine Schüler merken, dass ich mich nicht vernichten lasse und hören auf, mir Fragen zu stellen. Und ich weiß, ich bin bei Freunden. Gestern habe ich Ihnen etwas versprochen, erinnern Sie sich? Ich werde mir einen zweiten Keller mieten müssen. Wenn man jedes Jahr neu anfängt, für jeden Lehrer einen Ordner, für jeden Schüler einen Hefter, da kommt mit der Zeit einiges zusammen. Das können Sie sich vorstellen. Hier. Uta, über Sie. Unansehnliches kleines Mädchen spuckt beim Sprechen und wird es auch sonst im Leben schwer haben. Damals waren Sie in der 5. Inzwischen haben Sie hart an sich gearbeitet und auch das ist natürlich vermerkt. Mark, Nach der vierten Stunde Erfolg bei Melanie stellt sich zum Küssen auf die Zehenspitzen und schwitzt dabei. Ist noch gar nicht lange her. Sie fragen, was das soll? Dann hören Sie mal das. Steht am Zaun und pinkelt. Gehe hin und stelle ihn zur Rede. Tut überrascht, schließt aber nicht die Hose. Sage, er soll die Toilette benutzen. Lacht und pinkelt erneut. Sage, ich gehe zu Dr. Erkner. Pinkelt fertig, schließt die Hose und sagt, ich kann ihm nichts beweisen. Warten Sie mal, wer das ist. Na? Kollege Welladik. Er benutzt nach dem Freisport nie die Toilette. Er denkt, keiner sieht ihn. Aber ich habe Einträge. Die gehen 8 Jahre zurück. Oder hier. Stellt den kaputten Diaprojektor ins Fach. Sage, sie muss eine Meldung ausfüllen. Der Projektor repariert sich nicht von selbst. Sagt, immer geht ihr der Projektor kaputt. Sie ist es langsam leid. Kann ich mich nicht drum kümmern? Sage, ich unterrichte Deutsch. Ich brauche keinen Diaprojektor. Außerdem habe ich ihn nicht kaputt gemacht. Sagt, wenn ich keinen Projektor brauche, geht's mich auch nichts an. Erraten? Kollegin Neuhaus. Sie reden von Krieg. Ich führe ihn seit 30 Jahren und jedes Jahr wird es schlimmer. Im Lehrerzimmer muss ich mich oft zusammenreißen, damit ich meinen Kollegen nicht die Kaffeekanne über den Kopf haue. Und als mir gestern Frau Neuhaus über den Weg lief und das Kabel des Diaprojektors schleifte hinter ihr her, wie es das bei ihr immer tut, seit 14 Jahren schon, da war ich kurz davor, sie mit diesem Kabel zu erdrosseln. Warum? Weil sie versucht, bei ihren Schülern beliebt zu sein. Alle Kollegen versuchen, beliebt zu sein. Aber ein Lehrer darf nicht beliebt sein. Ein guter Lehrer, der seinen Schülern etwas beibringen will, muss sie prägen und formen. Aber ein Schüler lässt sich nicht freiwillig prägen und formen. Nicht mal ein guter. Und wenn doch, dann hat der Lehrer schon verloren. Weil dann der Schüler bestimmt, wo es lang geht. Schule ist Zwang. Das war sie immer. Das wird sie immer sein. Und Lehrer wie Schüler verdanken diesem Zwang ihre gemeinsame Existenz. Ich habe immer gehofft, dass das mal jemand einsieht. Ich habe gehofft, dass ich einen Brief bekomme von einem ehemaligen Herr Klamm. Sie haben es richtig gemacht. Und jetzt sage ich Ihnen was Lustiges. Es ist nie ein Brief gekommen, nicht ein einziger. Naja, Schwamm drüber. Es ist eine Initiative gegen mich im Gang. Wissen Sie davon? Eine Gruppe jüngerer Kollegen hat um einen Termin bei Dr. Erkner gebeten. Muss gar nicht wegen mir sein, muss nicht. Montag ist Dr. Erkner wieder im Büro. Dienstag ist schon der Termin. Diese Eile mahnt immerhin zu erhöhter Wachsamkeit. Ich werde bei diesem Treffen präsent sein. Ich werde einen Stapel hervorragender Klausuren auf den Tisch legen, Ihre nämlich, und mit Genuss zuschauen, wie die gesamte Vernichtungsstrategie meiner Feinde in sich zusammenfällt. Aha, höre ich Dr. Erkner sagen, Herr Klamm gibt gute Noten. Ja, dann sehe ich für eine Suspendierung keinen Grund. Ha, ha, da stehen Sie wie begossene Pudel. Ich könnte es dabei bewenden lassen. Sie können mir ja jetzt nicht mehr gefährlich werden. Und für alle Fälle hat Dr. Erkner noch seine Browning in der Tasche. Aber ich bin noch nicht fertig. Sie liegen am Boden, aber Sie sind noch nicht ausgezählt. Sie betreten ein Klassenzimmer, werde ich sagen. Und die Ablehnung schlägt Ihnen entgegen wie eiskalter Wind. Kennen Sie das Gefühl? Sie stehen vor den Schülern, versuchen irgendwie durch den Unterricht zu kommen. Aber die Schüler wollen Sie nicht. Die wollen Sie nicht. Die schauen auf die Uhr immer wieder. Die zählen die Minuten. Und wenn dann endlich der Gong läutet, geht ein Aufatmen durch die Klasse. Sie gehen und hören, wie hinter ihnen die Schüler reden und lachen und wieder lebendig werden. Kennen Sie das Gefühl? Nein? Dann kommen Sie mal in meinen Leistungskurs. Da wartet der Hass auf Sie. Und zu Welladik sage ich, ach, Herr Welladik, wo waren Sie denn heute Morgen nach dem Freisport? Oder Lassen Sie mich die Frage anders formulieren. Wie sieht eine Schultoilette von innen aus? Ich würde Sie gern mal zu mir einladen. Ich könnte Ihnen meinen Keller zeigen, die ganzen Unterlagen, damit Sie sich ein bisschen einarbeiten. Ich könnte Tee und Kaffee kochen und einen Kuchen backen. Ich weiß, Sie sind Schüler, da hat man eine Menge zu tun. Die Nachmittage sind voll von Verpflichtungen. Trotzdem, wenn Sie Lust haben, schauen Sie einfach mal vorbei. Würde mich freuen. Entschuldigen Sie, ich bin gefallen. Nichts Schlimmes. Aber vorhin beim Rasieren habe ich plötzlich das Gleichgewicht verloren und bin mit der Stirn aufs Waschbecken geschlagen. Keine Ahnung, passiert mir sonst nie. Ich weiß nicht, wie lange ich gelegen habe. Ich konnte mich nicht bewegen. Fühlte nur, wie mir das Blut langsam aus dem Kopf sickerte. Man hat ja in solchen Momenten eine ganz eigentümliche, völlig unbegründete Existenzangst. Wer wird nach mir suchen, habe ich mich gefragt. Dr. Erkner? Nicht, der ist krank und hat andere Sorgen. Die Kollegen? Sowieso nicht. Und meine Schüler? Na, die freuen sich über ein paar Freistunden. Das Blut läuft weiter, der Boden schwimmt schon und ich beginne eigentlich mehr aus Langeweile, meinen Finger hineinzutauen und von unten einzelne Wörter auf die Kloschüssel zu malen. Baum schreibe ich oder Punkt, was mir gerade einfällt. Einmal kommt mir sogar ein Bonmot, eine geistreiche kleine Sentenz über das Leben. Aber die hätte auf der Kloschüssel keinen Platz. Müsste mich bewegen können, umdrehen. Dann hätte ich die ganze Wand zur Verfügung. Aber wie meine Lage nun mal ist, habe ich nur die Kloschüssel. Und auf der ist gerade noch Platz für 3-4 Wörter. Na, erst das Überlegen. Wesentliches vom Banalen trennen, die Wahrheit auf den Punkt bringen. 3 Wörter. Eine Kakerlake kommt und macht sich an meinem Blut zu schaffen. Weg da. Es ist mein Blut. Außerdem brauche ich zum Schreiben. Aber sie kommt wieder. Ich kann ihr Schlürfen hören. Versuche sie zu fangen. Sie entwischt. Ich kriege sie zwischen die Finger, aber ich kann sie nicht zerdrücken. Der Panzer ist zu hart. Ich drücke mein Kinn auf den Boden und stecke die Zunge heraus. Blöd, wie sie ist, tappt sie in die Falle. Brauche sie nur noch aufzuschlecken und zu zerkauen. Ich empfinde ein gutes Gefühl dabei. Einen wohligen Schauer. Und ich überlege, woher ich ihn kenne. Ja, richtig. Der gleiche wohlige Schauer, wenn ich meinen Schülern etwas beibringe. Pädagogischer Eros nennt man das. Fragen Sie einen Lehrer, irgendeinen, einen Jungen sogar von der Gesamtschule, ob er den pädagogischen Eros fühlt. Natürlich fühlt er ihn. Und warum? Weil Lehrer den Krieg nicht gewinnen können. Den Kampf gegen eine Barbarei, die aus pickeligen Gesichtern und pubertierenden Körpern nur so spritzt. Die Waffen werden stumpf. Der Lehrer wird alt und müde. Sein Feind jedoch bekommt mit jedem neuen Jahrgang frisches Blut. So viele Tote machen wir gar nicht. Aber wenn plötzlich doch einmal ein junger Mensch vor uns liegt mit gebrochenem Genick und der Lehrer dann den pädagogischen Eros nicht spürt, diesen wohligen Schauer wie beim Zerkauen einer Kakerlake, dann muss er aufgeben. Sofort ab in die Frühpensionierung. Sonst wird er verrückt. Oder er erschießt sich am besten gleich. Mein Blick fällt auf die Kloschüssel. Die Wahrheit lächelt mich an, wie ein unschuldiges Kind. Drei Wörter. Warum habe ich das nicht gleich gesehen? Ich schreibe die Wahrheit, die Essenz, auf den letzten freien Fleck. Lehrer sind Mörder. Wische die Kloschüssel blank und schreibe nochmal groß mit Ausrufungszeichen. Lehrer sind Mörder. Sie glauben ja nicht, wie viel Kraft so eine einfache Wahrheit gibt. Dreh mich um, schreibe es auf die Wand. Lehrer sind Mörder. Lehrer sind Mörder. Ich arbeite mich die Wand durch. Das ganze Bad schreibe ich voll. Immer wieder muss ich mir die Wunde aufkratzen, weil ich frisches Blut brauche. Lehrer sind Mörder. Lehrer sind Mörder. Jetzt sterben, denke ich. Alles ist gesagt. Nichts kann noch kommen. Aber dann denke ich an meinen Nachbarn. Wenn der mich findet und ich bin tot, wird er zuerst das Badezimmer reinigen. Er ist so ein Mensch. Er reinigt das Badezimmer wie besessen und mit der Kloschüssel fängt er an. Aber Sie müssen es doch erfahren. Also ziehe ich mich an, lege einen Verband um, trinke noch schnell eine Flasche Bier und jetzt bin ich hier. 5-füßiger Jambus, Reim frei, dann Madrigal, Verse reimend. Das großartige Gefüge der Blankverse. Worte weltanschaulich-wissenschaftlichen Denkens. Was für ein Unwetter. Der halbe Schulhof steht unter Wasser. Ach, schreiben Sie einfach irgendwas über die Natur. Bei Goethe passt das immer. Da unten läuft Kollege Köller. Wenn ich jetzt das Fenster aufmache, kann ich ihn direkt auf die Pudelmütze spucken. Na, merkt er sowieso nicht. Die Bemerkung Eckermanns zielt natürlich auf das Werk als Ganzes. Sie können sich aber auch die Rosinen rauspicken und ich setze es dann zusammen, ist mir wurscht. Übrigens, Dr. Ergner ist wieder da, sieht ganz lebendig aus, ich war überrascht. Wussten Sie eigentlich, dass er die Browning nur wegen mir hat? Er hat mich gefragt beim letzten Schulfest. Browning, 9 mm, 13 Schuss, er könne sie billig bekommen. Warum nicht, habe ich gesagt. Gewalt in der Schule kann man nie wissen. Und als er sie dann hatte, haben wir uns mal nachts auf dem Raucherhof verabredet und 4 Stunden intensiv geübt. Mein Gott, das prasselt. Christian Gens und Kollegin Neuhaus. Wusste ich's doch, dass die was miteinander haben. Mein Gott, der Junge ist in der 10. Ich frage mich wirklich, ob es für Frau Neuhaus eine Grenze nach unten gibt. Hand in Hand laufen sie durch den Regen. Sie hält sich den Diaprojektor über den Kopf. Die dritte Frage ist natürlich eine Fangfrage. Ich hoffe, Sie haben das bemerkt. Sonst interpretieren Sie es einfach rhetorisch. Im Ernstfall kann ich das immer rechtfertigen. Ich weiß, dass Sie alle die Klausur gut schreiben. Die meisten werden sie sehr gut schreiben. Weil nämlich jedes System seine Währung hat, seinen Treibstoff, ohne den alles zusammenbricht. In der Schule sind das die Noten. Ein Lehrer, der gute Noten gibt, ist ein Heiliger. Die Schüler tragen ihn auf Händen, die Eltern beten ihn an und er kann sich erlauben, was er will. Ein Schüler, der gute Noten schreibt, ist eine uneinnehmbare Festung. Kein Lehrer traut sich einem Schüler, schlechte Noten zu geben, wenn er von den Kollegen nur gute bekommt. Ist ein Schüler gut genug, werden seine Klausuren gar nicht mehr angesehen, sondern er kriegt die 15 Punkte automatisch. Ihnen gebe ich die besten Noten der Welt, ich mache sie unbesiegbar. Frage 4 meint natürlich die Dualität zwischen Faust und Mephisto, also den eigentlichen Pakt, herausgelöst aus dem Kontext von Gut und Böse. Aber auch das Blut als, ach, schreiben Sie einfach, wie es Ihnen kommt, frisch von der Leber weg. Ich weiß ja, dass Sie es nicht so meinen. Das meinen Sie nicht, das meinen Sie nicht. Ich weiß es doch. Was ist Ihr Plan? Sagen Sie es mir und Sie wollen mich fertig machen. Schmierereien, obszönes Gekrakel. Wollen Sie alle null Punkte kriegen? Wollen Sie zu Dr. Erkner gehen? Gucken Sie mal, der gibt uns allen null Punkte. Der ist verrückt, der Mann. Aber das schaffen Sie nicht. Mich kriegen Sie nicht klein. Sie nicht. Ich tue einfach, als wäre nichts. Was haben wir da? Ach, Melanie. Bäume? Sträucher? Ganz nett, ja. Was gebe ich Ihnen dafür, sagen wir? 10 Punkte? Aus Ihnen wird sowieso nichts. Uta, wissen Sie eigentlich, dass ich Sie nie gemocht habe? Fragen Sie mal Ihre Mitschüler, die finden Sie genauso zum Kotzen. Heulen Sie nur, aber machen Sie sich nicht wieder in die Hosen wie damals in der 6. 5 Punkte und tun Sie was gegen Ihre schrille Stimme. Johannes, Sie sind mir so egal. 8 Punkte, träumen Sie weiter. Merken Sie, ich habe sie alle in der Hand. Mark, das ist ja gar nichts. Schwachsinn. Absoluter Schrott. Sie sind ein Versager. 0 Punkte, ungenügend. Das waren Sie. Sie haben Ihre Klausur zerknüllt. Ihnen ist alles scheißegal. Sie grinsen blöd in die Gegend und machen mit den Mädchen rum. Aber nächstes Jahr, das schwöre ich Ihnen, nächstes Jahr hängen Sie genauso am Baum. Entschuldigung. Das habe ich nicht. Das tut mir leid. Warten Sie! Warten Sie. Wissen Sie was? Ich mach was bei Ihrer mündlichen. Ich komme Ihnen da entgegen, Ehrenvoll. Wir kriegen das wieder hin, wir beide. Unter uns, Männern. Carsten? Ja. Das ist ja gut. Das ist ja sehr gut. Sie haben in einer Kürze und Prägnanz 15 Punkte. Ich gebe Ihnen 15 Punkte dafür und beglückwünsche Sie zu Ihrer Leistung. 15 Punkte. Mein Gott. Jetzt freuen Sie sich. Was? Ich habe noch nie aus der Flasche getrunken. Noch nie. Und wenn eines Tages ein Gesetz rauskommt, dass wir, die Lehrer, die Schüler, dass wir alle aus der Flasche trinken sollen, da mache ich nicht mit. Ich nicht. So betrunken bin ich gar nicht. Diese Flasche, können Sie von ausgehen, trinke ich in 10 Minuten leer. Und dann bin ich immer noch in der Lage, einen Stapel Klausuren zu korrigieren. Die Wahrheit ist, ich mache das nur so, kommt die Scheiße nicht so an mich ran. Und wenn ich dann noch Lust habe, aber nur dann, rufe ich die Eltern von ein paar Sechstklässlern an und sage ihnen, dass ich mir große Sorgen mache. Ja, so bin ich. Und warum? Weil Kollege Köller mit seinen Tutanten Haschisch raucht, weil Punks auf dem Schulhof ihre Ratten beerdigen, weil Christian Genz seine Biologielehrerin fickt. Vielleicht ist es das gar nicht. Vielleicht könnte ich sogar damit leben, wenn ich an meinem Platz was tun könnte, damit nicht alles immer schlimmer wird, alles im Schlamm versinkt. Aber so heißt es dankbar sein für jeden Tag, den man nochmal geschafft hat. Abends bei einer Flasche Wein sitzen und versuchen, nicht zu denken. Da klopft's. Ich öffne und vor mir steht ein Schüler. Deutschleistungskurs. Gerade eben habe ich ihm 6 Punkte gegeben. Das steht hier in den Unterlagen. 6 Punkte. Damit er das Abitur gerade eben so schafft. 1 Punkt weniger und... Er sei gekommen, weil am nächsten Tag Konferenz ist. Ganz bleich ist er und zittert. Fasst meine Hand und fleht mich an, ihm den Punkt zu geben, um Gottes Willen den einen Punkt, sonst... Ich mache mich los, führe ihn raus und schließe die Tür. Gehe zu meinen Unterlagen, streiche die 6 Punkte und schreibe 5. Ich trinke noch 3 Flaschen. Und mit jeder geht's mir besser. Ich sehe alles ganz klar. Ich sehe Sascha am Baum hängen und ich weiß, es ist richtig. Natürlich, Sie können sagen, ein Abitur mehr oder weniger, ein schlechter Schüler mit gebrochenem Genick, was macht das schon? Aber ich bin Lehrer. Da lernt man kleine Brötchen backen. Da will man nichts mehr verändern, geht ja gar nicht. Da will man auch keine Rache. Da will man einfach einen Menschen, der die eigenen Ideale teilt, der weiß, was im Leben von Bedeutung ist. Sascha war so ein Mensch. Er ist für das Abitur gestorben. obwohl es ja gar nichts mehr wert ist. Jeder Depp macht heute Abitur. 10 Jahren können sich damit den Arsch wischen. Sascha ist gestorben, weil mir das Abitur noch etwas bedeutet. Er war mein Lieblingsschüler. Er war mir lieb. Aber das Abitur hat er nicht geschafft. Und dafür ist er jetzt tot. Und das macht mich glücklich. Können Sie das verstehen? Nee. Sie verstehen sowieso nichts. Dummes Pack, alle miteinander. In 10 Jahren sind Sie sowieso arbeitslos. In 10 Jahren gibt es auch dieses Gymnasium hier nicht mehr. Dann ist das hier ein Altersheim oder ein Puff oder alles zusammen. Weil es nämlich kein Wissen mehr gibt. Nichts, was ein Lehrer seinen Schülern noch beibringen kann. Nur noch Information. Kleine Butterhäppchen, die das Gehirn zerfressen und fröhlichen Stumpfsinn übrig lassen. In 10 Jahren gibt es überhaupt keine Schulen mehr. Da kommt das Abitur auf Krankenschein. Die Universität ist für Bekloppte. Und die 10-Jährigen, die sitzen hinter ihren Computern und regieren die Welt. Und dann werden sie an mich denken und mir Briefe schreiben. Herr Klamm, Sie haben es richtig gemacht. Aber ich werde Ihre Briefe nicht beantworten. Keinen einzigen. Ich kann sie alle haben. Ich kann der beliebteste Lehrer der Schule sein. Oh, da drehen Sie Ihre Fresse weg. Da kommt einem ja alles hoch. Wollen Sie wissen, wie wir im Lehrerzimmer über Sie reden? Oh, die Uta, Stimme wie ein Teekessel, Gesicht wie eine Bratpfanne, Titten wie ein Backblech. Der beliebteste Lehrer? Ja, aber wissen Sie was? Ich scheiße drauf. Die Flasche mache ich noch leer und dann lasse ich sie alle durchs Abitur rasseln. Und da kann mir niemand was. Ihre Eltern nicht und Dr. Erkner nicht. Ich vertraue sonst eigentlich mehr. Weil Sie mir zugucken, genau, wie beim Pinkeln, kann ich auch nicht, wenn einer daneben steht. Wellerdick hat damit kein Problem, der trullert drauf los, das können Sie nicht vorstellen. Da drüben steht er und unterrichtet Weitwurf. Das ist ja auch ein Schicksal, Weitwurf unterrichten. Von hier oben hat man den gesamten Hof unter Kontrolle. Ist mir nie aufgefallen. Wenn jetzt Kollege Köller vorbeikäme, könnte ich ihm direkt die Pudelmütze vollkotzen. Wellerdick! Nehmen Sie die Finger weg! Das ist keine Hilfestellung, was Sie da machen. Perverse Sau! Ihnen gehört der Schwanz amputiert. Wissen Sie, was die Wahrheit ist? Dass ich der Einzige bin, der noch was sagt. Die anderen trauen sich schon lange nicht. Ja, Dr. Erkner, alle unter seiner Fuchtel. Das ist eine Diktatur hier. Das können Sie sich nicht vorstellen. Erkner, seniles Wrack, kommen Sie raus, wenn Sie sich trauen. Er hat nämlich damals, als wir auf dem Raucherhof geübt haben, kein einziges Mal getroffen. Passen Sie auf, bald sind Sie dran. Sie stehen auf meiner Liste. Ich bin in einer Stimmung, ich nehme es mit der ganzen Schule auf. Ich erkläre den Krieg. Jeder gegen jeden! Ich will Tote sehen! Ich entschuldige mich, weil ich eine Kakerlake gefressen habe. Ich entschuldige mich bei den Putzfrauen. Ja, vielleicht wissen Sie es schon. Dies ist für einige Zeit die letzte Stunde, die ich Ihnen gebe. Gestern hatte ich ein wichtiges und konstruktives Gespräch mit Dr. Erkner. Er hat mir geraten, eine Nierenoperation, die ich schon seit Jahren vor mir herschiebe, endlich hinter mich zu bringen. Herr Köller wird mich in dieser Zeit vertreten. Ein jüngerer Kollege, bei dem die Gefahr gesundheitlicher Komplikationen nicht so groß ist. Vielleicht komme ich auch gar nicht wieder. Ich weiß es noch nicht. Die ehemaligen Ostgebiete, aber auch Siebenbürgen, das Banat, gerade ältere, erfahrene Kräfte werden dort verzweifelt gesucht. Ich möchte Ihnen etwas sagen. Wir sind nun bald ein Jahr zusammen. Mark, Melanie, Carsten, wir kannten uns ja schon aus der Mittelstufe. Wir sind, wenn man so sagen darf, alte Bekannte. Uta, bei Ihnen habe ich mal eine Vertretungsstunde gegeben in der 6. Ich weiß es noch genau. Sie trugen ein hellgraues Strickkleid. Aber auch die anderen. Johannes, Ihr Spiel in Leonce und Lena hat mir sehr gefallen. Ich glaube, ich habe Ihnen das nie gesagt. Jedenfalls, Ihre Gesichter kannte ich alle. Und es ist eine lange Zeit, die wir hier in diesen Mauern zusammen verbracht haben. Für mich waren es Jahre wie viele andere, aber für Sie war es ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Abschnitt Ihres Lebens. Glauben Sie mir, kein Jahrgang ist wie der andere. Kein Schüler ist wie der andere. Jeder verdient auf seine ganz besondere Art vom Lehrer geachtet und, ja, gemocht zu werden. Ich habe mich bemüht, das zu tun. Ich habe mich bemüht, für Sie da zu sein, auf Ihre Fragen eine Antwort zu geben. Und wenn Sie nicht fragten, habe ich trotzdem geantwortet. Das war meine Pflicht. Manchmal war es auch nötig, sie zu tadeln und zu strafen. Es ging einfach nicht anders. Aber bitte glauben Sie mir. Gerade dann hatte ich immer nur ein Ziel: Sie vorzubereiten auf das Leben, das so weit und offen vor Ihnen lag und von dem Sie, ich bitte um Entschuldigung, noch unendlich wenig wussten. Bald ist alles vorbei. Bald kommt der Tag. Ihr großer Tag, der auch für mich immer ein großer Tag gewesen ist. Festlich gekleidet stehen Sie auf der Bühne der Aula, Ihre Abiturzeugnisse in der Hand. Vielleicht haben sich nicht alle Hoffnungen erfüllt. Dafür sind andere weit übertroffen worden. Der Chor singt, Dr. Erkner hält eine Ansprache und die Tränen in den Augen der Eltern sind ein bisschen auch meine Tränen. Als Kinder sind sie gekommen, als Erwachsene gehen sie fort. Und in jedem steckt ein Teil von mir, lebt in ihnen weiter und zieht hinaus in die Welt. Glauben Sie mir, das sind Augenblicke des Glücks, Augenblicke der tiefsten Befriedigung. Und deshalb ist Lehrer vielleicht der schönste Beruf, den es gibt. Ich kann mir für mich keinen anderen vorstellen. Natürlich, man sieht auch Unvollkommenheit, was alles noch zu tun wäre. Man möchte ein Jahr anhängen und noch eins, aber das geht nicht. Schüler sind nicht Eigentum ihrer Lehrer. Und ich finde das richtig so. Die letzte Stunde vor Weihnachten, den großen Ferien oder einer längeren Krankheit sollte immer etwas Besonderes sein. Ich habe lange überlegt und wollte schon aufgeben. Aber da kam mir doch noch eine Idee. Browning. 9 Millimeter. 13 Schuss. Ich dachte, das interessiert Sie. Der letzte Schritt. Die Endgültigkeit. Oder ich bin neu an dieser Schule. Ich bin ein neuer Lehrer und dies ist meine erste Stunde. Dann könnten wir doch gemeinsam jetzt und hier noch einmal ganz von vorn anfangen, oder? Sie würden Fragen stellen, ich würde sie Ihnen beantworten. Ich würde Ihnen alles beibringen, was Sie für Ihr Leben wissen müssen. Wenn Sie mögen, machen Sie Notizen, wenn nicht, lassen Sie es einfach bleiben. Und nächste Stunde könnten wir weitermachen. Schlagen Sie also auf, Seite 9, Prolog im Himmel, der Herr, die himmlischen Heerscharen. Wer liest den Raphael? Sie hörten Klamms Krieg, ein Hörspiel nach dem Theaterstück von Kai Hensel, mit Ernst Jacobi. Dramaturgie Thomas Fritz, Ton Evelyn Rühlemann, Schnitt Robert Baldowski, Regie Peter Gröger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2001.